Wir haben heute Samstag, den 16.03.2024. Herzlich willkommen, all diejenigen, die sich hier eingeschaltet haben. Ja, heute haben wir mal ein etwas außergewöhnliches Thema. Da ist eine außergewöhnliche Frage an mich herangetragen worden. Nämlich die Frage, was hat das alles auf sich? Auf all diesen Kanälen in Telegram und woanders geht es um die höheren Schwingungen, um die höhere Dimension und dies und das. Und da hat eine Mutter gesagt, ich kann doch meinen Kindern nicht sagen, ich gehe jetzt in die fünfte Dimension und ihr bleibt hier in der dritten zurück. Das ist doch einfach völlig gaga. Kann mir mal jemand erklären, wie und was das überhaupt da ist und was man da tun soll oder wie das geht? Und auch ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht das auch so ein bisschen auf den Wecker. Ich bin jetzt keine Mutter und habe auch keine kleinen Kinder. Aber ich kann das gut verstehen, wenn eine Mutter sagt, wie soll ich das meinen Kindern erklären? Und was soll das Ganze? Ja? Wie soll ich in eine andere Dimension gehen und meine Kinder etwa zurücklassen? Ja, ist völlig verrückt, sowas. Naja, und jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann man sowas überhaupt erklären? Und ich versuche es auf jeden Fall mal. Also, eingangs erzähle ich euch jetzt folgende Geschichte. Das ja, wird vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sich anhören zunächst, aber über den Podcast wird schon klar, was ich dann damit sagen will. Also, Folgendes passiert. Da stehen Schafe auf einer Weide und fressen Gras. Kommt ein Esel vorbei und sagt, was macht ihr da? Da sagen die Schafe, das siehst du doch, wir fressen Gras. Ja, und was macht ihr sonst so? Ja, was sollen wir denn sonst anders machen? Wir fressen Gras. Naja, aber, sagt der Esel, ich muss Säcke schleppen und Karren ziehen und arbeiten, damit ich was zu essen habe. Und was macht ihr? Wird die sagen, wir fressen Gras. Und sonst machen wir nichts. Ja, und wozu seid ihr dann gut, sagt der Esel? Ja, wir haben Wolle. Aha. Und den Esel wundert das, sagt, also ich kann keine Wolle. Ich habe da so ein Eselsfell, das ist aber nicht tauglich dafür. Und dann sagen die Schafe, ja gut, bei uns ist das halt anders und jedem das seine. Okay, an dieser Geschichte wird klar, dass diese Schafe, um Wolle zu generieren, die tun da nichts. Also die müssen nicht da stehen und pressen und drücken oder so, ja, damit die Wolle schneller kommt, sondern die gehen einfach hin und fressen. Ja. Die stehen ja quasi im Futter. Die laufen mit ihren Füßen da auf dem Gras rum und das fressen sie. Da stehen sie drin und das fressen sie. Und dann wächst die Wolle von alleine. Das heißt, die müssen nichts tun. Der Esel muss Säcke schleppen und Karren ziehen. Der muss was tun. Die Schafe müssen ja noch nicht mal das Gras suchen. Dafür haben sie ja den Schäfer. Der nimmt das Navi, guckt, wo Gras ist. Okay, da führt er die Schafe hin. Und damit die Schafe alle schön beisammen bleiben und keines verloren geht und sich verirrt, ist der Hund da. Und wenn irgend so ein Schaf da von der Herde wegläuft, kommt der Hund, wow, wow. Schaf hat Angst, rennt wieder zurück zur Herde, gut ist es. Das heißt, die Schafe müssen gar nicht denken. Das geht einfach von alleine. Die fressen den ganzen Tag und die Wolle wächst, auch den ganzen Tag. Und wer macht das mit der Wolle? Wenn du so willst, macht das Gott. Die Schafe sind halt so gemacht, dass ihr Stoffwechsel halt Gras in Wolle ummünzt und dann vorne geht das Gras rein, hinten fällt die Scheiße raus und aus dem Körper wächst die Wolle. So, warum erzähle ich diese Geschichte? Ja, nun, weil in der Bibel wird die Gemeinde Gottes mit Schafen verglichen. Gott ist der Hirte, beziehungsweise Jesus Christus ist der Hirte. Der führt seine Herde auf eine saftige Weide, guckt, damit keiner verloren geht. Und die fressen Gras und produzieren Frucht, in dem Fall Wolle. Das alles geht von alleine. Ja? So, und jetzt gibt's noch eine ganze Menge anderer Religionen in dieser Welt. Und da müssen die was tun. Das sind quasi die Esel oder die Ochsen und die Stiere, ja. Die müssen was leisten, ja. Der Ochse zieht auch Karren, zieht Pflüge und so weiter. Und also in allen anderen Kategorien muss was gemacht werden. Bei den Schafen nicht. Und das ist auch bei den vielen Religionen so. Die müssen in den Tempel gehen, die müssen in die Kirche gehen, die müssen in die Synagoge gehen, die müssen dies, müssen das. Und dann ist da der Klerus, der sagt, ihr müsst. Und vor allem der Klerus will ja leben. Das heißt, da müssen Opfer gebracht werden, da muss der Zehnte gezahlt werden, da müssen Steuern bezahlt werden, da muss das gemacht werden. Und so ist das bei allen Religionen. die müssen was tun. Und im Christentum müssen sie was sein. Da müssen sie nichts tun. Da wächst die Wolle von alleine. Natürlich gibt es auch im Christentum wieder diejenigen, die was tun wollen und die meinen und so weiter. Aber schauen wir uns das mal an. Es gibt so Autoaufkleber, die sehen aus wie ein kleiner Fisch. Und das ist ein Akronym aus dem Griechischen. Ja? Jesus Christus, Hyos, Theou, Soter, Ichthys. Ichthys ist das griechische Wort für Fisch. Und dieses Akronym, was ich eben auf Griechisch gesagt habe, heißt auf Deutsch Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter. Mehr heißt das nicht. Und deswegen haben die schon damals in neutestamentlichen Zeiten auf die Häuser oder auf Bäume kleine Zeichen gemacht, Fisch. Und dann wusste man, wo man hin muss, wenn man in die Gemeinde geht. Und viele Christen haben das heute auf dem Auto. Und da gibt es die Fische und die Thunfische. Ja, also es gibt viele Christen, die meinen, sie müssten was tun. Die Thunfische. Und das sind die, die auch noch sagen, man muss sonntags in die Kirche. Na, andere sagen, nee, Sabbat halten und samstags in den, was weiß ich, Kirche, Tempel, wie sie es nennen, rein. Gebote halten. Speisegebote, die Gebote, jene Gebote. Und in die Bibelstunde. Und jeden Tag so viel Bibel lesen und so weiter und so fort. Jetzt guckt euch mal so ein Schaf an. Sagt das, oh, ich muss heute noch ein Kilo Gras fressen, weil sonst habe ich wieder 100 Gramm zu wenig Wolle auf dem Leib? Ne. Das mit der Wolle und dem Vertrag mit der Kammgarn-Spinnerei, das macht der Schäfer. Da kümmert sich das Schaf überhaupt nicht drum. Das Schaf frisst einfach so lange, wie es schmeckt und dann hört es auf. Und ob da viel Wolle oder wenig Wolle, das ist nicht Sache des Schafs. Das Schaf denkt darüber nicht nach. Das Schaf ist einfach Schaf. Es isst Gras und die Wolle wächst von alleine. So, und das ist so bei den Christen. Die sind etwas. Die sind in Christus. Sie verkörpern Christus. Das Neue Testament spricht sogar davon, dass der Leib Christi die Gemeinde ist. Das heißt, die Menge aller Christen ist der Leib dieses auferstandenen Gottessohnes. Das heißt, die haben schon einen neuen Leib. Die sind schon auferstanden. Die sind etwas. Die verkörpern diesen Sohn Gottes, den Auferstandenen. Das verkörpern die. Da müssen die nicht hinrennen und gucken, was sie tragen, ziehen, leisten können, wie viele Steuern sie abdrücken können, wie viel sie in den Beichtstuhl rennen und wie viel Steuern, Kirchensteuern oder was auch immer sie zahlen. Nein, das interessiert überhaupt nicht. Sie sind. In allen anderen Religionen ist das so, man muss was tun. Und jetzt erzähle ich das, damit ein bisschen klar wird, was mit der fünften Dimension da kommt. Ja? Diese fünfte Dimension ist ja auch nichts anderes als ein Begriff, der hier gewählt wurde. Früher hat man das mal in den 60er und 70er Jahren Bewusstseinserweiterung genannt. Da hat man das noch nicht fünfte Dimension genannt. Heute nennt man das fünfte Dimension. Also auf jeden Fall, man möchte gerne in einen etwas anderen Zustand gelangen, nämlich näher in diese Himmelswelt, näher zu göttlichen Dingen und so weiter. Also das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was der Christ sich darunter vorstellt, in den Himmel zu kommen. So, und in allen Religionen geht das durch Leistung. Nur im Christentum geht das durch Sein. Und um euch den Unterschied klar zu machen zwischen dem Esel, der was leisten muss, oder dem Ochsen, der was leisten muss, und den Schafen, vielleicht folgende Geschichte. Im Alten Testament gibt es viele Gebote. Unter anderem auch, wenn einer aussätzig ist, was muss er dann machen? Na, zunächst mal muss er gesund werden. Ich weiß nicht, und niemand weiß das so richtig, was das für eine Krankheit war. Es kann, viele sagen es Lepra, andere sagen es ein Parasitärer oder ein Pilzbefall. Aber das konnte auch Häuser befallen, also diese Lehmhütten. Das war irgendwas, was fraß, und das fraß also an dem Körper des Menschen oder auch an dem Gemäuer der Lehmhütte. Und das konnte auch wieder weggehen. Das heißt, das konnte wieder gesund werden. Und ein Aussätziger, der wieder gesund wurde, der hatte die Aufgabe, dann zum Priester zu gehen, zum hohen Priester, und sich zu zeigen. Und wenn der Priester dann nach eingehender Inspektion feststellt, ja, der ist gesund, dann musste der Priester nach den Vorschriften der Gebote Mose hingehen, zwei Tauben kaufen. Das heißt, eigentlich musste das der Aussätzige, der ehemals Aussätzige, der musste das bezahlen. Und dann hat der Priester die eine Taube geschlachtet über einem irdenen Gefäß, Das heißt, das Tier ausgeblutet und dann musste dieses Blut mit Wasser vermengt werden und dann musste der so ein Ysop-Stängel, das ist wie so ein Halm, nehmen und da Wolle drauf tun oder drum wickeln, also eine Art größeres Wattestäbchen machen und basteln. Und dann musste er mit einem Stückchen Holz dieses Blut mit dem Wasser da verrühren und dann mit diesem Wattestäbchen, mit diesem Ysop-Wollestäbchen da in diese Blut-Wasser-Gemisch reintauchen und das dann auf den ehemals kranken Aussätzigen besprengen, aber auch auf diesen noch lebenden Vogel. Und dann sollte dieser lebende Vogel entlassen werden in die Freiheit. Der ist natürlich dann in die Lüfte geflogen, also in Richtung Himmel. Nun wird in der Bibel die Krankheit des Aussatzes oft auch mit der Krankheit der Sünde verglichen. Und wenn wir jetzt das mal im übertragenen Sinne auf Sünde beziehen, dann sehen wir da Golgatha. Was ist auf Golgatha passiert? Da hat einer am Holz gehängt, am Kreuz. Also da ist das Holz. Der hat sein Leben gelassen. Dann kam einer und hat mit einem Spieß in die Seite gestochen. Da kam Wasser und Blut raus. Da haben wir das Wasser und das Blut. Und wenn wir uns jetzt unter dieses Ereignis, was da passiert ist, stellen und im Vertrauen darauf, dass Gott an diesem Kreuz selbst gehangen hat und sein Leben ließ für unsere Schuld, ja, dann ist unser Problem mit der Sünde gesundet. Dann sind wir etwas, nämlich gesund geworden in Jesu Christi, in dem Glauben auf das, was da auf Golgatha passiert ist. Und ihr merkt, das, was im Alten Testament noch ein Haufen Gebotslitanei war, Tauben kaufen, Stäbchen kaufen, Wolle kaufen, Stückchen Holz kaufen, irdenes Gefäß, Blut von dem Vogel mit Wasser mischen, rumspritzen, den anderen Vogel dann in die Luft entlassen, das beginnt jetzt plötzlich im geistlichen Sinne sozusagen und im übertragenen Sinne zu sein. Also, Gott stirbt am Kreuz für unsere Sünden. Er hat alle Gebote dieses Gesetzes des Mose gehalten, hat sich damit, so wie das Gesetz des Mose, das er verspricht, wer diese Gebote alle hält, der hat sich das ewige Leben verdient. So, jetzt hat Gott dies gemacht. Er ist als Mensch in diese Welt gekommen, hat als Mensch gelebt, hat nie irgendein Gebot gebrochen, hat die alle gehalten, hätte jetzt das ewige Leben verdient und geht aber hin und nimmt es nicht als sein Eigentum und haut ab und lässt uns in der Tinte sitzen und zurück, sondern er stirbt am Kreuz den Opfertod und nimmt alle Sünde dieser Welt auf sich. So, und wir können jetzt im Vertrauen darauf, dass das wirklich komplett ist und vollständig ist, können wir uns dem anschließen. Und Jesus sagt das, ja, wer mir vertraut, hat ewiges Leben. Der ist in mir schon wiedergeboren im ewigen Leben. Der ist schon in diesen höheren Dimensionen, der ist schon im Himmel, genau wie die Taube, die da hochfliegt. Da kam ein ganz schlauer Mann namens Nikodemus, das war einer von diesen Pharisäern und Schriftgelehrten. Der hatte sich einen Namen gemacht, war schon ziemlich alt und war bekannt wie ein bunter Hund in Israel. Und der kam abends zu Christus, zu Jesus, und der wollte wissen, wie man da in die fünfte Dimension kommt, wie das funktioniert. Ja. Und Jesus sagt, es sei denn, du wirst wiedergeboren aus Wasser und Geist, kannst du gar nicht ins Reich Gottes kommen. Und da sagt er, wie, was? Wiedergeboren, wie kann ich, wenn ich alt bin, nochmal geboren werden? Und Jesus sagt, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Und dann sagt er, genauso wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Also Jesus scheint die Frage von diesem Nikodemus gar nicht wirklich zu beantworten. Aber doch, er tut es. Also der Nikodemus sagt, wie kommt man in den Himmel? Jesus sagt, du musst wiedergeboren werden. Der sagt, das geht doch gar nicht, wenn man alt ist. Und dann scheint Jesus zumindest äußerlich ein völlig neues Thema anzuschneiden und fängt an von dieser Schlange in der Wüste und von dem Sohn Gottes, der erhöht werden muss. Eigentlich Sohn des Menschen, ja. Er ist ja Gott, aber er stammt von der menschlichen Frau ab. Deswegen Sohn des Menschen. Ja, was hatte denn der Mose da in der Wüste gemacht? Ja, das Volk Israel hat es immer wieder richtig daneben benommen. Da hat Gott reagiert, hat ihnen eine Schlangenplage geschickt. Giftige Schlangen kamen ins Lager. Und diejenigen, die da gebissen wurden, Die hatten dann Probleme mit dem Schlangengift, sind dran gestorben. Aber nicht einfach so, Padauz, umgefallen, tot und basta, sondern das war offenbar ein langsam wirkenderes Gift. Die hatten also Schmerzen und nach ein paar Tagen sind sie eingegangen. So, und Gott hat als Lösung dem Mose geboten, mach einen hohen Pfosten, sodass er von überall im Lager gesehen werden kann. Und da hängst du oben eine eherne Schlange dran. Eine gegossene Schlange, eine Metallschlange. Also wie ein Äskulapstab. Ein riesen hoher Pfosten mit einer Schlange dran. Man könnte auch sagen, das antike Dollarzeichen. Ne? Ein Stab mit einer Schlange drumherum gewunden. So, und jeder, der jetzt so einen Schlangenbiss erlitten hat, der hatte die Wahl. Der konnte entweder hingehen und konnte das medizinisch versorgen lassen und konnte das reinigen, ein Pflaster drauf, ein Salbe drauf, ein was nicht drauf. Oder er hatte die Möglichkeit, im Vertrauen auf diese Sache, die Gott dem Mose da gesagt hatte, aus seinem Zelt rauszugehen und diese Pfosten da anzugucken, mit der Schlange oben dran, und zu sagen, ich danke dir Gott, dass du das Problem für mich löst. Und die Geschichte erzählt, dass diejenigen, die im Vertrauen auf Gott diese Schlange angeguckt haben, dass die sofort wieder gesund wurden. Vielleicht nicht in der Minute, aber zumindest über den Verlauf von den nächsten Tagen. Und das nimmt Jesus als Beispiel, um dem Nikodemus zu zeigen, wie man in den Himmel kommt, wie man in die fünfte Dimension kommt, wie man in diese himmlischen Sphären kommt, wie man da plötzlich in die transzendente Welt vorstößt. Er sagt, so wie der Mose das damals gemacht hat, so wird das jetzt auch wieder sein. Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde erhöht werden, ich werde zur Schlange gemacht werden. Ich trage die Sünde der Welt, ich werde zur Sünde gemacht an diesem Kreuz. Das lasse ich zu und dann überwinde ich diese ganze Sünde der Welt und ich zeige durch die Auferstehung, dass ich diesen Sieg auch wirklich errungen habe und dass das gültig ist. Und jeder, der dann auf dieses Kreuz schaut, im Vertrauen darauf, dass ich das richtig gemacht habe, der ist dann in mir gerettet, ist in mir in den Himmel und in die fünfte Dimension oder wie auch immer, in die höhere Schwingung, bla bla, wie das genannt wird, hineingekommen. Da muss er nichts mehr tun. Denn, und jetzt kommt's, das ist natürlich jetzt für uns gebildete Leute ein bisschen hart. Die Schafe fressen zwar das Gras und die Wolle wächst, aber die wissen nicht, was sie da tun. Und so geht's uns allen. Gott weiß, was er da macht. Das Apfelbäumchen drückt auch nicht, bis die Äpfel kommen, sondern das geht automatisch. Ja? Der Apfelbaum, der nimmt aus dem Boden das Wasser durch die Wurzeln und aus der Luft das CO2 und durch das Sonnenlicht macht er Photosynthese und schwuppdiwupp wachsen die Blätter. Und wenn die Photosynthese so richtig voll am Laufen ist, im Sommer dann, im Spätsommer, kommen die Äpfel und werden richtig dick und rund und rot. Der Baum denkt da nicht drüber nach, der fängt auch nicht an zu planen, wann muss ich anfangen damit und wie viel Wasser brauche ich und bla. Das interessiert ihn alles gar nicht, das macht Gott. Und der Baum und genauso wie das Schaf, die lassen Gott das Seine machen und tun das Ihre. Ja? Und jetzt wissen wir auch, warum der Satan so hinter dem CO2 her ist. Ne? Der möchte nämlich nicht, dass das Wachstum automatisch geht. Das will er abstellen. Er will versklaven. Er will Leistung erzwingen. Er will den Menschen in den Thunfisch drücken. Die müssen was tun. Die müssen Steuern zahlen. Die müssen dies und müssen das und müssen zelles und drittes und viertes und fünftes. Bis sie umfallen. Gott will das nicht. Gott sagt, ich will, dass ihr fröhlich seid. Und dass ihr die Frucht des Geistes bringt. Und guckt mal in der Bibel nach, was da unter Frucht des Geistes steht. Für die, die da ein bisschen Schwierigkeiten haben, das zu finden, ist im Galaterbrief im Kapitel 5 ab Vers 22. Und da stellt er fest, diese Frucht des Geistes, die besteht da aus, glaube ich, 9 Teilen. Ja, so wie jede Frucht aus verschiedenen Dingen besteht. Da ist der Stängel, da ist die Haut, da ist das Fruchtfleisch, da sind die Fruchtkerne, was weiß ich, was da noch alles drin ist. Und so ist es diese Frucht des Geistes und die enthält unter anderem auch Freude. Gott will, dass wir uns freuen. Ja, und da kann man natürlich jetzt Partys organisieren, aber man kann ihn machen lassen. Und das ist eigentlich das, was hier gesagt werden muss. Wie gesagt, in allen Religionen dieser Welt hat der Satan das so ein bisschen so verbogen, dass die Leute denken, sie müssten was tun. Weil er will ja Sklaverei, er will Leistung. Gott sagt, nö, ich will Freude machen. Und wir haben, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und das ist Eden, ja. Und deswegen ist es so, dass diese 7 Millenniumstage, das ist das, wo die Menschen lernen müssen, dann kommt zum Schluss der letzte Tag, der Schabbat, mit dem Friedensreich Jesu Christi auf Erden. Und danach kommt der 8. Tag, das ist die Ewigkeit. Und das ist der ständig dauernde Sabbat. Also der Tag der Ruhe, der Tag der Freude, der Tag des Genießens. Ja, das ist diese höhere Dimension. Raus aus der Angst, keine Angst mehr, keine Furcht mehr, nichts mehr. Und ich muss nicht schaffen und Häusle bauen und 1000 Gebote und Steuern zahlen und zum Pfaffen rennen und in den Beichtstuhl klettern und dem alles auf die Nase binden, was ich Böses gemacht habe. Das geht denn gar nichts an. Sondern ich gehe zu Gott und sage, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen? Der macht das. Dafür fühlt er sich zuständig. Deswegen ist das Christentum nicht etwas, wo man ackern und tun und leisten und irgendwelche Gebote halten muss, sondern etwas verkörpert, nämlich Christus. Ich verkörpere Christus. Ich bin in ihm. Und das hat der Nikodemus da lernen müssen. Ja? Schaut auf das Kreuz und vertraut, dass Gott schon alles gemacht hat. Diese 613 Gebote, die Gott dem Mose gab, damit sie gehalten werden sollen, damit jemand, der die tut, so sagt das Gesetz des Mose, jeder, der das tut, hat ewiges Leben verdient. Dann haben die Leute angefangen, das zu machen und haben festgestellt, das geht gar nicht. Und jetzt hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt, okay Gott, ich krieg das nicht hin, dann hilft Gott. Oder das, was die Pharisäer gemacht haben, ist, die haben vorgetäuscht, sie könnten es. Das ist Heuchelei. Und deswegen ist dieses Pharisäertum auch so schlecht beleumdet in der Bibel. Und deswegen haben die dann auch ihren Weg mit Satan gemacht und haben den Sohn Gottes, das war ja der versprochene Messias. Ihr müsst euch mal vorstellen, da ist eine Religion, die sagt, ihr habt ein Problem mit der Sünde und ich werde einen Retter schicken, sagt Gott, nämlich diesen Messias, und der löst euer Problem. Und wird euer König. Und ihr werdet die Weltmacht. Und dann kommt der. Und die bringen ihn um. Warum? Naja, weil sie Heuchler waren. Sie wollten vortäuschen, sie können das Problem ihrer Sünde wirklich selber lösen. Und sie wollten nicht zugeben, dass sie damit nicht zu Streich kommen und die Hilfe Gottes brauchen. Sondern haben sich vor den übrigen Menschen groß gemacht und vorgetäuscht, sie wären gut und sie würden die Gebote des Mose halten können. Jeder normale Mensch hat gemerkt, das geht nicht. Und deswegen waren die auch im Volk so schlecht gelitten. Das waren Angeber, Aufschneider. Ja, und daraus ist dann dieser Zionismus entstanden, der uns heute quält. Das sind genau diese Gurken. Und die wollen uns immer in Sklaverei und runterhalten, klein halten. In Leistung, ins Laufrad, Steuern zahlen, bla, ja, alles Mögliche. Nur keine Freude haben, immer Angst haben, immer Leistung bringen. Und die haben den jüdischen Messias umgebracht. Was hat Gott gemacht? Er hat ihnen den Tempel weggenommen. Jetzt können sie ihr Gesetz gar nicht mehr halten. Das Judentum ist die einzige Religion auf dieser Welt, die nicht mehr ausgeübt werden kann, weil die können die Gesetze oder die Gebote des Mose gar nicht halten. Das Gesetz des Mose, wie gesagt, besteht aus 613 Geboten, aber das Ganze geht nur im Gesamtpack. Das heißt, Gott sagt, nur wer alle Gebote hält, kriegt ewiges Leben. Wer nur eins davon verletzt, hat's versiebt. Und jetzt, wie sollen die Gebote halten, wenn sie keinen Tempel haben? Ja, sie haben keine Priester, sie können keine Opfer bringen. All die Gebote, ja, 3-mal im Jahr zum Tempel und so, geht ja nicht, wenn der Tempel nicht da ist. Deswegen wollen die frenetisch den Berg Zion und für ihren Satan da oben den Tempel bauen. Die haben es nicht verstanden. Das geht nicht um einen physischen Tempel, sondern es geht um einen geistlichen Tempel. Und das ist die Gemeinde. Das ist der Tempel Gottes. Das ist der Leib Christi, in dem Christus lebt auf dieser Welt. Und durch den Christus wirkt in dieser Welt. Aber das macht Christus. Das muss nicht der einzelne Christ machen. Der Christ ist einfach nur Christ. Wie das Schaf. Der steht da und freut sich und geht seines Lebenswegs und hat möglichst wenig Angst, weil er ja in Christus geborgen ist. Er hat ja Gott auf seiner Seite. Und er weiß, selbst wenn irgendjemand ihm das Leben nimmt, dann ist es nur dieses leibliche Leben. Und das ist ohnehin, ja, der Leib verwelkt, der altert. Irgendwann stirbt er sowieso. Aber dann kriege ich einen neuen. Und der ist unkaputtbar. Der lebt ewig. Ja, gut. Das ist die höhere Dimension. Aber da muss ich nichts tun, nichts leisten, nichts machen, nichts entscheiden. Gott macht. Der ist der Hirte. Der führt mich auf grüne Wiese. Und passt auch auf, dass keiner verloren geht. Ja. Da muss der Christ nichts machen, nichts denken, nichts handeln. Und er vertraut einfach seinem Gott. Und wenn er irgendein Problem hat, wendet er sich an Gott und sagt, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Ja, da gibt es Leute, die sagen, ja, das morphogenetische Feld liefert. Ja, das ist im Grunde genommen das, dieses Gebet geht zu Gott. Aber das morphogenetische Feld ist eben nur ein Feld, aber Gott ist eine Person. Und mit der kann ich reden, von Angesicht zu Angesicht. So, jetzt noch ein bisschen was für die Mütter, die Kinder haben. Die katholische Kirche hat immer gesagt, wenn ein Kind, den frühen Kindtod vor der Taufe stirbt oder schon als Totgeburt auf die Welt kommt, kann es nicht in geheiligter Erde und bla und bla und bla. Und dann hat man die Friedhöfe für die Kinder, die noch nicht getauft waren, außerhalb vom Friedhofsgelände gemacht. So was Bösartiges, wirklich bösartig. Jesus sagt, der Kinder ist das Himmelreich. Die sind da. Die müssen da gar nicht erst hin. Warum? Na gut, Kinder werden natürlich in Sünde gezeugt und die Mutter ist Sünderin. Das heißt, das Kind reift in einem sündigen Mutterleib heran. Es ist also in Sünde gezeugt, es wächst in Sünde an, wird in Sünde geboren und kommt in eine sündige Welt. Es ist also ein Sünder, hat das Problem, aber es hat keine Schuldfähigkeit. Warum? Weil das Gehirn, das muss erst ausgebildet werden. Und im Gehirn gibt es diesen Hippocampus. Und das ist die Region, in der das kausale und zeitliche Denken entsteht und geleistet werden kann. Und der ist vor der Pubertät nicht fertig, dieser Hippocampus. Deswegen hat es keinen Sinn, Kindern zu sagen, wenn du das tust, dann hast du eine Schuld auf dich geladen. Weil die Kausalität können die noch nicht verstehen. Die merken irgendwann, aha, wenn ich das und das mache, was mir verboten wurde, dann entsteht ein Schaden. Und dann verstehen sie auch, warum das verboten wurde. Wenn ich einem Einjährigen sage, an Papas Stereoanlage darfst du nicht an den Kabeln ziehen. Der versteht nicht, dass wenn er das rauszieht oder runterzieht und das Ding fliegt auf den Boden, das kaputt geht. Das kann er aber mit 14 schon verstehen. Und das ist der ganze Unterschied. Ein schuldunfähiges Kind ist im Himmel. Wenn dem was passiert und es stirbt, ist das mit Christus. Erst wenn das Kind erwachsen wird und seine Schuld feststellen kann, dann ist die Frage, wohin? Dann muss dieses Kind, das ist ja jetzt ein Mensch geworden, der schuldfähig ist, der muss sich dann entscheiden, gehe ich meinen Weg mit Gott oder gehe ich meinen Weg mit mir selber? Der trifft dann die Entscheidung, mache ich meine Errettung selbst oder lasse ich Gott ran? Und ich sage immer, da müssen die Profis ran. Gott ist der Profi, der weiß, wie es geht. Na, lass ich den ran. Ich bin ein fauler Mensch. Leute, ich habe mir überlegt, muss ich da jetzt dies und das und jenes ein drittes machen oder lasse ich ihn ran? Und dann habe ich gemerkt, ja, der will ja. Also lasse ich ihn. Warum soll ich mich selber krummlegen? Also ihr Mütter, wenn ihr in die fünfte Dimension wollt, die Kinder kommen da eh mit, die sind schon vor euch da. Nur keine Angst. Zumindest im Christentum. Woanders kann das anders sein. Ja? Die Thunfische müssen tun und die übrigen Religionen auch. Und die jüdische Religion, die können gar nicht tun, weil die haben ja noch nicht mal ihren Tempel. Die können ihre Gebote gar nicht mehr halten. Sie haben die Infrastruktur nicht mehr. Die haben sich mit Gott überworfen, haben ihren Messias getötet, den Sohn Gottes. Und Gott hat sie rausgeschmissen aus dem Land und den Tempel weggemacht und alles weggemacht. Das heißt, die haben dann mit der Balfour Declaration das wieder versucht aufzurichten nach eigenen Kräften, aber das ist nicht so gut gegangen, wie man es gerade ja sieht. Okay, vielleicht zum Abschluss noch ein Tipp. Es gibt einen Kanal auf YouTube, da wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Das ist ein gewisser Herr Klein, Achim Klein. Und der befasst sich genau mit diesen Themen. Und er hat eine unheimlich prickelnde und offene und klare Sicht auf die Dinge. Ja, der hat auch den gleichen Beruf erlernt wie damals Jesus Christus. Sein bürgerlichen Beruf in dieser Welt war ja Technon, Baumeister. Und der ist auch Architekt. Und der hat wirklich eine wunderbare Sicht auf diese Dinge. Guckt mal nach diesem Kanal und da wird euch vieles erklärt. Also, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute, auch das Erreichen der himmlischen Dimension. Bis bald. Ciao.